Eure Heiligkeit, ich heiße Sie zu Ihrem Besuch in Deutschland herzlich willkommen. Viele Millionen Deutsche freuen sich, Sie bei uns zu sehen. Wir grüßen und ehren in Ihnen den Papst, der die Bewahrung des Friedens, die Respektierung der Würde des einzelnen Menschen, Nächstenliebe und Gerechtigkeit in das Zentrum seines Wirkens gestellt hat. Ich grüße Sie noch einmal auf das Herzlichste. Ich hoffe, dass Sie ein bisschen mehr Lateinisch kennen als diese zwei Wörter. Mit tiefer inneren Bewegung und Dank gegenüber der göttlichen Vorsehung, die mich in unergründlichem Ratschluss auf den Stuhl Petri berufen hat, betrete ich heute deutschen Boden, dessen Volk und Land ich schon durch frühere Besuche persönlich kennen und schätzen gelernt habe. Mit Freude habe ich der freundlichen Einladung der Deutschen Bischofskonferenz und des Herrn Bundespräsidenten zu diesem Besuch der Bundesrepublik Deutschland entsprochen. Ich freue mich über die vorgesehene persönliche Begegnung mit den maßgeblichen Vertretern ihrer Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Gebe Gott, dass diese meine Pilgerreise über die konfessionellen Grenzen hinaus zu einer größeren gegenseitigen Verständigung und Annäherung unter allen Christen beitragen und das friedliche Zusammenleben aller Menschen in diesem Lande fördern möge. Ich bin in die Bundesrepublik Deutschland gerade in dem Jahr gekommen, in welchem unsere evangelischen Brüder und Schwestern das Gedächtnis an die vor 450 Jahren verkündete Confessio Augustana gefeiert haben. Ich darf Ihnen sagen, dass es mir ein besonderes Anliegen war, gerade jetzt bei Ihnen zu sein. Möge hier, wo die Reformation ihren Anfang nahm, auch das Bemühen, sich verdoppeln in Treue zum einzigen Herrn der Kirche und seiner Botschaft, alles Menschenmögliche zu tun, damit sein Herzenswunsch und sein Gebet sich erfüllen. Lass alle eins sein. Ihnen, sehr verehrter Herr Bundespräsident, und allen, die mich zusammen mit Ihnen durch Ihre Anwesenheit beehren, danke ich noch einmal aufrichtig für den freundlichen Empfang und die mir hierdurch gewährte herzliche Gastfreundschaft in Ihrem Lande für meinen nun beginnenden Pastoralbesuch. Gott segne alle Deutschen in der Welt. Gott beschütze die Bundesrepublik Deutschland.